Mit dem Waffenstillstand musste das deutsche Volk seine siegreich gewesene schimmernde Wehr dem Feinde ausliefern. Und nun konnte das Weltjudentum Schritt für Schritt an die Ausführung der uns bekannten Pläne gehen. Unser Geld kam in die Hände der jüdischen Schieber. Wie Hyänen fielen sie über das Militärgut her und erzielten Milliardengewinne. Juden und Jüdlinge beschimpften unsere wackeren Frontsoldaten und rissen ihnen die in tausend Gefahren erworbenen Ehrenzeichen von der Brust. Die ganze deutsche Heeresorganisation wurde gründlich zerschlagen, Offiziere und Feldherren schimpflich davongejagt. Nun war der von Juden wie Levin, Kohn, Landauer, Toller, Eisner und so weiter geführte Pöbel obenauf. Die Throne wurden gestürzt, die Fürsten in die Verbannung getrieben. Juden, in Bayern der galizische Jude Kurt Eisner, vormals Kosmanowski, spielten nun Regierung wie der Geißbock den Gärtner. Die Hauptpunkte des göttlichen Weltplanes, das ist des jüdischen Räuber- und Verbrecherplanes, waren nun schon erfüllt. Abrüstung und Beseitigung des Militarismus in Deutschland, Wehrlosmachung des deutschen Volkes, Sturz der Throne, Beseitigung der äußeren Mauer Babylons, das ist der Staatsgewalt. Auch andere Prophezeiungen Russells waren eingetroffen. Revolution, Anarchie, Blutvergießen, Hunger, Austeilen des göttlichen Segens durch das auserwählte Volk. Aber nicht durch Fügung Gottes, sondern durch die planmäßige Tätigkeit des Weltjudentums und seiner verführten und betrogenen sozialdemokratisch-freimaurerisch-jesuitischen Gefolgschaft. Was für ein Segen 1918-19 durch das auserwählte Volk ausgeteilt wurde, das ist uns noch in schrecklicher Erinnerung. Man glaubte sich in einem Judenstaat und musste sich fürchten, sein Deutschtum offen zur Schau zu tragen. Jude war Trumpf. Das Judentum fühlte sich schon so mächtig, dass es an die Erfüllung des nächsten Punktes im angeblichen göttlichen Heilsplan der ernsten Bibelforscher gehen konnte. Die führenden Schichten der Deutschgesinnten sollten am großen Tage von Harmageddon ausgerottet werden. Es folgte auf jüdischem Befehl der scheußliche Geißelmord in München, in Ungarn die Christenverfolgung durch die jüdische Bestie in Menschengestalt Bela Kuhn. Da zerreißt in Bayern plötzlich der Nebelschleier, den das Judentum um die Augen des tumben deutschen Michels gelegt hatte. Er sah den Weltfeind Juda und jagte die ganze spartakistisch-kommunistische Judenbande davon, wobei helle gewordene Arbeiter, Bürger und Bauern in redlichem Verein halfen. Juda blies seine Leibgarde auf der ganzen Linie zum Rückzug. Es hatte geglaubt, die jüdische Räte- und Sowjetwirtschaft sei leichter durchzuführen und wollte nicht alles aufs Spiel setzen. Das deutsche Volk zeigte sich noch zu gesund. Juda musste nun andere Mittel ergreifen, um das deutsche Volk zu proletarisieren und dadurch unter seine Hand zu bekommen. Wofür hatte man die vom Judentum geführte Entente als jüdischen Händigersknecht in der Hand? Die gerissensten der jüdischen Juristen unserer Feinde schmiedeten in halbjähriger Arbeit Fesseln für das deutsche Volk zusammen, wie die Weltgeschichte sie noch nicht kannte. Den Zwangsfrieden von Versailles. Juden waren hüben ohne drüben bei der Friedenskommission, sogar nahe Verwandte als Sachverständige und Unterzeichner. Die jüdisch gerichteten Parteien Deutschlands nahmen den Schandvertrag an, der uns auf immer versklaven sollte und daher absichtlich unerfüllbar gemacht wurde. Sie schluckte auch das Zwangsdiktat von Spaa, das uns nötigte, dem Gegner einen großen Teil unserer Kohlen zu geben, damit unsere Industrie stürbe und wir verelendeten. Der Schandfrieden von Versailles legte uns in wohlerwogener Absicht riesige, untilgbare Schulden auf. Dies sollte den jüdischen Weltbörsen eine Ausrede geben, uns durch eine echt jüdische Henkersmaschine, Valuta genannt, langsam zu erwürgen und willenlos einer noch ärgeren Judenherrschaft, Revolution und Anarchie entgegenzuführen, als wir sie 1918-19 sahen. Bringen die jüdischen Weltbanken an der Weltbörse große Mengen von deutschen Banknoten zum Verkauf, so werden sie billig, der Kurs sinkt. Halten jene die Verkäufe zurück und bringen sie die Käufe an den Markt, so werden die Marknoten teurer, ihr Kurs steigt. Fällt der Kurs der deutschen Mark, die deutsche Valuta, auf 2 Pfennig, so kann der Deutsche mit seinem wertlos gemachten Gelde kaum noch etwas kaufen, während umgekehrt das Ausland Deutschland billig auszukaufen vermag und nur den 50. Teil gegen früher hinzulegen braucht.